Gefahr Nummer 4. Quantencomputer. Eine Blockchain schafft das nötige Vertrauen durch Kryptographie. Wenn diese Kryptographie fehlschlägt, wird es auch kein Vertrauen in diese Technologie mehr geben. Sollte die Kryptographie brechen, so könnte man eine Blockchain hacken. Wenn heute fälschlicherweise in der Presse von einem Blockchain-Hack die Rede ist, so bedeutet das, dass ein Private Key gestohlen oder die Datenbank einer Kryptowährungsexchange gehackt wurde. Die Blockchain selbst wurde jedoch noch nie gehackt. Quantencomputer könnten tatsächlich eine Blockchain hacken. Es handelt sich dabei um gigantische Rechner, welche die kryptografischen Algorithmen rückrechnen könnten. Dadurch könnten sie ausgehend vom Public Key einen Private Key ermitteln und jeglicher Schutz würde redundant gemacht werden und sie könnten tatsächlich eine Blockchain hacken. Doch, während dieses Szenario zwar in der Theorie vorkommen kann, so sieht es in der Praxis nicht ganz so düster aus. Bereits heute werden quantencomputerresistente Kryptografien verwendet, die auch in Blockchains implementiert werden könnten. Außerdem hätten in einem solchen Fall nicht nur Blockchains ein großes Problem, sondern das gesamte Internet, welches ja ebenfalls größtenteils auf derselben Kryptografie basiert. Für den Fall, dass bekannt werden würde, dass ein Computer den Code knacken könnte, würde es dann zunächst zu einem scharfen Vertrauenseinbruch kommen. Daraufhin müsste eine Anpassung des Protokolls zur Wiederherstellung der Blockchain erfolgen, um das verlorene Vertrauen wiederherzustellen. Quantencomputer stellen also tatsächlich eine Gefahr für Blockchains dar. Doch lässt sich aus heutiger Sicht feststellen, dass die durch sie hervorgerufenen Probleme im Fall des Falls lösbar wären.